Danach verließ Jesus mit seinen Jüngern die Stadt. Sie überquerten den Kidronbach und gingen in einen Garten, der sich auf der anderen Seite des Tals befand. Jesus war oft zusammen mit seinen Jüngern dort gewesen, deshalb kannte auch Judas, der Verräter, diesen Ort. Jetzt kam er dorthin, begleitet von Soldaten der römischen Besatzungstruppe und von den Männern der Tempelwache, die ihm die führenden Priester und Pharisäer zur Verfügung gestellt hatten. Sie waren bewaffnet und trugen Laternen und Fackeln. Jesus wusste genau, was ihm bevorstand. Er ging ihnen bis vor den Eingang des Gartens entgegen und fragte sie: Wen sucht ihr? Judas, der Verräter, stand dabei. Jesus von Nazareth, antworteten sie. Ich bin es, erklärte Jesus. Als er zu ihnen sagte, ich bin es, wichen sie zurück und fielen zu Boden. Jesus fragte sie noch einmal. Wen sucht ihr? Jesus von Nazareth, erwiderten sie. Ich habe euch doch gesagt, dass ich es bin, sagte Jesus. Wenn ich der bin, den ihr sucht, dann lasst die anderen hier gehen. So sollte sich Jesu eigenes Wort erfüllen. Von denen, die du mir gegeben hast, habe ich keinen verloren gehen lassen. Simon Petrus hatte ein Schwert bei sich. Er zog es, ging damit auf den Diener des Hohepriesters los, einen Mann namens Malchus, und schlug ihm das rechte Ohr ab. Da sagte Jesus zu Petrus: Steck das Schwert weg! Soll ich den bitteren Kelch, den mir der Vater gegeben hat, etwa nicht trinken? Die römischen Soldaten unter der Führung ihres Offiziers und die Männer der Tempelwache, die von den Juden geschickt worden waren, nahmen Jesus nun fest. Sie fesselten ihn und brachten ihn als erstes zu Hannas. Hannas war der Schwiegervater von Kaiaphas, der in jenem Jahr Hohepriester war. Kaiaphas war es gewesen, der den Juden klargemacht hatte, dass es in ihrem Interesse sei, wenn ein Mensch für das Volk stirbt. Simon Petrus und ein anderer Jünger folgten Jesus, als er abgeführt wurde. Dieser andere Jünger war mit dem Hohepriester bekannt und konnte deshalb bis in den Innenhof des hohepriesterlichen Palastes mitgehen. Petrus aber blieb draußen vor dem Tor stehen. Da kam der andere Jünger, der Bekannte des Hohepriesters, wieder zurück, redete mit der Pförtnerin und nahm dann Petrus mit hinein. Die Pförtnerin fragte Petrus: Bist du nicht auch einer von den Jüngern dieses Mannes? Nein, antwortete Petrus. Das bin ich nicht. Die Diener des hohepriesterlichen Hauses und die Männer der Tempelwache hatten ein Kohlenfeuer angezündet, weil es kalt war. Sie standen um das Feuer herum und wärmten sich. Petrus stellte sich zu ihnen und wärmte sich ebenfalls. Inzwischen befragte der Hohepriester Jesus über seine Jünger und über seine Lehre. Jesus erklärte: Ich habe immer frei und offen geredet und so, dass alle Welt es hören konnte. Ich habe nie im Geheimen gelehrt, sondern immer in den Synagogen und im Tempel, wo alle Juden zusammenkommen. Warum fragst du mich also? Frag die, die mich gehört haben. Sie wissen, was ich gesagt habe. Empört über diese Worte, schlug ihn einer der Gerichtsdiener, die dabei standen, ins Gesicht und sagte: Wie kannst du es wagen, dem Hohepriester so eine Antwort zu geben? Jesus entgegnete: Wenn an dem, was ich gesagt habe, etwas Unrechtes war, dann beweise es. Wenn ich aber nichts Unrechtes getan habe, warum behandelst du mich so? Hannas ließ Jesus daraufhin gefesselt vor den Hohepriester Kaiaphas bringen. Simon Petrus stand immer noch beim Feuer und wärmte sich. Da wurde er gefragt: Bist du nicht auch einer von seinen Jüngern? Petrus stritt es ab. Ich bin es nicht, sagte er. Einer der Diener des Hohepriesters, ein Verwandter des Mannes, dem Petrus das Ohr abgeschlagen hatte, sagte: Habe ich dich nicht dort im Garten bei ihm gesehen? Wieder stritt Petrus ab, etwas mit Jesus zu tun zu haben. Im selben Augenblick krähte ein Hahn. Die, die Jesus verhört hatten, brachten ihn nun vom Haus des Kaiaphas zum Prätorium, dem Amtssitz des römischen Gouverneurs. Es war jetzt früher Morgen. Sie selbst betraten das Gebäude nicht, um die Reinheitsvorschriften nicht zu verletzen. Sie hätten sonst nicht am Passafest teilnehmen können. Deshalb kam Pilatus zu ihnen heraus. Was für eine Anklage erhebt ihr gegen diesen Mann? Fragte er. Sie erwiderten: Wenn er kein Verbrecher wäre, hätten wir ihn nicht zu dir gebracht. Da sagte Pilatus: Nehmt doch ihr ihn und richtet ihn nach eurem Gesetz. Die Juden entgegneten: Wir haben nicht das Recht, jemand hinzurichten. So sollte sich das Wort erfüllen, mit dem Jesus angedeutet hatte, auf welche Weise er sterben würde. Pilatus ging ins Prätorium zurück und ließ Jesus vorführen. Bist du der König der Juden? Fragte er ihn. Jesus erwiderte: Bist du selbst auf diesen Gedanken gekommen? Oder haben andere dir das über mich gesagt? Bin ich etwa ein Jude? Gab Pilatus zurück. Dein eigenes Volk und die führenden Priester haben dich mir übergeben. Was hast du getan? Jesus antwortete: Das Reich, dessen König ich bin, ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, dann hätten meine Diener für mich gekämpft, damit ich nicht den Juden in die Hände falle. Nun ist aber mein Reich nicht von dieser Erde. Da sagte Pilatus zu ihm: Dann bist du also tatsächlich ein König? Jesus erwiderte: Du hast recht, ich bin ein König. Ich bin in die Welt gekommen, um für die Wahrheit Zeuge zu sein. Dazu bin ich geboren. Jeder, der auf der Seite der Wahrheit steht, hört auf meine Stimme. Wahrheit? Sagte Pilatus zu ihm. Was ist Wahrheit? Damit brach Pilatus das Verhör ab und ging wieder zu den Juden hinaus. Ich kann keine Schuld an ihm finden, erklärte er. Nun habt ihr ja, nach eurem Brauch, Anspruch darauf, dass ich euch am Passafest einen Gefangenen freigebe. Wollt ihr, dass ich euch den König der Juden freigebe? Nein, den nicht! Schrien sie zurück. Wir wollen Barabbas! Wir wollen Barabbas! Dieser Barabbas war ein Verbrecher.